WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute am Freitag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Die Telefonnummer nochmal kostenfrei für euch. Natürlich 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Marvin. Marvin ist 23. Guten Morgen, Marvin. Guten Morgen, Jürgen, hallo. Hi. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Wir haben damals schon mal telefoniert, im Jahre 2014, im Februar. Mhm. Und dort war ich auch in der JVA, wie jetzt auch. Und da habe ich dir von meinem Spielproblem erzählt. Ja. Ja, das habe ich auch weiterhin. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich machen soll. Wir rollen das Ganze nochmal ein bisschen auf, weil natürlich viele Leute sich nicht erinnern können oder nicht dabei waren damals. Erstmal die Grundsatzfrage nochmal, warum bist du im Knast? Wegen Betrug unter anderem, wegen Hehlerei und wegen Unterschlagung. Ja, welche Summen ging es da? Ah, insgesamt waren es jetzt knapp 300.000 Euro. Das ist eine Stange Geld, ne? 300.000 Euro. 300.000 Euro, ja. 300.000 Euro. Wie lange musst du im Knast sitzen insgesamt? Knapp 4 Jahre. Mhm. Und haben diese 300.000 Euro auch etwas damit zu tun, dass du spielsüchtig warst? Ja, die haben, genau das ist richtig, die 300.000 Euro sind auch in Spielautomat gelandet, zum größten Teil. Wie lange musst du jetzt noch im Knast bleiben? Wenn ich Glück habe, komme ich nächstes Jahr um diese Zeit raus. Und wenn ich Pech habe, muss ich noch anderthalb Jahre bleiben. Ja. Pech heißt, was würde Pech bedeuten? Ja, dann dauert es noch ein halbes Jahr länger. Also, nee, das ist schon klar, aber was bewirkt, dass du früher rausgehen könntest? Ja, das ist sowieso dann die vorzeitige Entlassung. Und wenn ich mich nicht gut zeige hier, dann geht das natürlich nicht. Sonst muss ich... Ja, bis zur Reststrafe waren. Okay, so, jetzt sitzt du im Knast und bist nach wie vor spielsüchtig. Genau, das ist richtig. Wie geht das? Ja, hier kommt man ja trotzdem noch raus. Das ist ja ein halboffener Vollzug. Man hat die Möglichkeit, am Wochenende rauszukommen. Aha, und das bedeutet, du gehst dann raus, du hast Freigang. Genau, das ist richtig. Dann nennt man das, und dann... Was machst du dann während dieser freien Zeit? Was mache ich während dieser freien Zeit? Ja, zur meisten Zeit sitze ich vorm Spielautomaten. Woher kriegst du das Geld? Du hast doch überhaupt gar keine Einkünfte im Moment. Doch, doch. Man verdient jetzt circa 300 Euro im Monat. Mhm. Nun gut, aber 300 Euro sind auch relativ schnell verspielt. Ja, das ist immer das Problem. Ja, da lässt man sich natürlich alles einfallen. Ich meine, es sind noch ein paar Rücklagen da, aber trotzdem. Wie? Du hast 300.000 Euro... quasi Schulden und hast dann Rücklagen? Ja, natürlich. Wie ist das? Wie ist das möglich? Ja, gute Frage. Wo sind denn diese Rücklagen? Die sind zu Hause. Bei dir zu Hause? Ja, klar. Naja, so klar ist das mir ja alles überhaupt nicht. Wenn du, wie gesagt, wegen 300.000 Euro Betruges im Knast sitzt, gehe ich erstmal davon aus, dass du überhaupt keine Kohle mehr hast. Wie viel Geld hast du denn zu Hause noch? Da möchte ich nicht so gerne öffentlich drüber sprechen. Das heißt, das ist dreckiges Geld, was du zu Hause hast? Ja, klar. Ja, das ist mir auch nicht so klar. Bist du des Wahnsinns? Das heißt, das hast du nicht alles angegeben, was du noch besitzt? Ja, das ist ja in dem Sinne nicht mein Geld. Ja, eben, es ist nicht dein Geld. Aber das ist ein Teil des Geldes, was du unterschlagen hast, was da zu Hause bei dir liegt. Nee, das ist Geld nicht aus den betrogenen Sachen, das ist Geld von meinem Gewerbe noch. Was für ein Gewerbe war das? Kurierdienst. Mhm. Dennoch müsstest du natürlich alles abgeben, um alles in die Schulden hineinzupumpen, die du hast. Ja klar, das habe ich auch soweit getan, nur... Also die Behörden wissen nichts von deinem Geld zu Hause? Doch, das wissen die. Und das gestatten die? Das wird noch gestattet, ja. Ich habe auch keinerlei Pfändungen oder sonst irgendwie was. Und die wissen, wie viel Geld du zu Hause liegen hast? Das wissen die, ja. Den Betrag wissen die auch? Das wissen die auch, genau. So, dann gehst du immer wieder nach Hause und holst dir da Nachschub, um zu spielen. Ja, auch das ist richtig. Passiert das jedes Mal, wenn du Freigang hast? Ja, das passiert jedes Mal, wenn ich Freigang habe. Das ist traurig, aber wahr. Darfst du überhaupt als Freigänger in eine Spielhalle gehen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube das nämlich auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ich überlege das gerade. Ich glaube, es gibt klare Regeln, ne, was man im Freigang machen darf. Ja, aber das kriegt ja keiner mit. Nee, das kriegt keiner mit. Aber du riskierst natürlich sehr viel, wenn das irgendjemand doch mitbekäme. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe weiterhin das Spielproblem und... Du hast dieses Problem doch im Knast bei einem Psychologen oder Therapeuten auch schon mal thematisiert. Ja klar, ich besuche auch jede Woche so eine Glücksspielgruppe. Ach, da sind dann mehrere und das ist eine Art Gruppentherapie. Genau, ja, das hilft mir auch ein wenig weiter, aber wenn ich dann wieder auf eigenen Beinen stehe, eskaliert es wieder total. Erzählst du in der Gruppe, dass du spielst wieder? Ja. Was sagt die Gruppe und was sagt der Therapeut dazu? Ja, der Therapeut kann mir da nicht wirklich bei helfen, aber die Leute aus der Gruppe, die können da schon mitfühlen. Ja, mitfühlen ist mir klar, dass sie es mitfühlen können. Die verstehen das schon, dass was passiert. Ja, aber damit ist dir auch nicht geholfen, dass die das verstehen. Ja, das stimmt. Und der Therapeut bezieht keine Stellung, der sagt nichts, der nimmt das so hin? Der hat Schweigepflicht. Ja gut, der hat nach außen Schweigepflicht, aber der sagt zu dir nichts? Der sagt zu mir auch, wir müssen gegen das Problem angehen. Ja gut, soweit, so schlau sind wir alle, da brauchen wir kein Therapeut zu sein. Na klar, aber bis jetzt hat es auch irgendwie nicht weitergeholfen. Das glaube ich, ja. Wie fühlst du dich denn in der Situation jetzt? Ja, eigentlich fühle ich mich ganz gut. Aber warum fühlst du dich gut? Du hast doch jetzt dasselbe Problem, was du vorher auch hattest und dieses Problem hat dich so sehr reingerissen. Ja, ich weiß nicht. Einfach, ich fühle mich einfach gut. Warum rufst du dann hier an? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte das Bedürfnis, mal mit dir zu sprechen. Du kannst dir ja vorstellen, dass ich dir sage, dass ich das nicht gut finde, was du da machst. Nicht? Ja, ich weiß, ich muss auch was dran ändern, aber deswegen rufe ich auch an, weil ich, ja, ich sag, die Frage ist einfach, wie ich dagegen ankommen kann. Ja, ich sag das ja nicht mit irgendeinem erhobenen Zeigefinger oder so etwas, da habe ich sowieso kein Recht zu, sondern ich sag's einfach auch in deinem Interesse, weil ich glaube, dass du dir selbst so schadest damit. Ja, ich weiß, die beiden Jungs, die ich hier auf meinem Zimmer habe, die sagen das auch schon. Denn wenn das so weitergeht, kommst du raus, kommst vielleicht sogar frühzeitig raus und die gleiche Spirale beginnt wieder. Und dann sitzt du vielleicht in ein, zwei Jahren wieder im Knast. Ja, deswegen gehe ich ja auch zu dieser Therapiegruppe. Aber die Therapiegruppe scheint offensichtlich nicht viel zu nutzen. Nee, ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch machen soll. Kannst du denn zum Beispiel, ein guter Trick wäre doch schon mal dieses Geld, was du zu Hause hast, wenn du das jemandem anvertraust, dass du keinen Zugang im Moment zu dem Geld hast. Ja, das wäre natürlich das kleinste Problem. Also da würden die mir von zu Hause aus auch helfen. Was heißt zu Hause? Liegt das bei deinen Eltern? Das liegt bei meinen Eltern, ja. Das liegt offener, aber da guckt mehr oder weniger keiner nach, wenn ich da dran gehe. Wissen denn deine Eltern, dass du da Geld hast und dass du dir es nimmst und dann damit spielst? Nee, das ist bis jetzt noch nicht aufgeflogen. So, aber das wäre doch schon mal ein ganz guter Schritt für eine Eigentherapie. Du sagst den Eltern das und du bittest sie, dass sie das Geld an sich nehmen und für dich aufbewahren. Wenn du rauskommst, da wirst du sicher irgendwie wichtige Dinge brauchen. Ja, ich mache mir nur Sorgen, wenn ich das zu Hause erzähle, dass ich wieder spiele, dass mich alle hängen lassen. Nee, ich finde, das ist die einzige Chance, die Flucht nach vorn zu begehen, Marvin. Das ist ja die alte Zwickmühle. Wenn du jetzt weiterschweigst und weiterspielst, wird der Berg vor dir immer größer. Und die Probleme werden immer, ja, kaum mehr zu überwinden sein. Jetzt musst du, ich glaube wirklich, auch wenn dir das schwerfällt, jetzt musst du die Hosen runterlassen. Und das Sagen, das aber wenn du natürlich so das zu Hause sagst wie mir gerade, ja, ich fühle mich ja ganz gut, dann würde ich auch anstelle deiner Eltern denken, ja, hat er sie nicht mal alle. Ja, klar. Also wenn aber dann, wenn dann richtig, muss, bitte? Richtig gut fühlen tue ich mich erst, wenn ich kein Geld mehr habe. Ja, also wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Hervorragend. Hervorragend. Was haben die denn überhaupt zu dem ganzen Desaster gesagt, dass du nun im Knast sitzt und 300.000 Euro Schulden hast? Da waren natürlich alle erschüttert drüber, ne? Ja klar, zu Recht. Ja, die haben natürlich alle hinter mir gestanden von zu Hause aus, auch wenn sie erst ein bisschen traurig waren und am Boden zerstört waren, aber... So, dann garantiere ich dir, dass die auch weiter hinter dir stehen, wenn du jetzt Farbe bekennst. Denn Farbe bekennen bedeutet Mut zu haben. Es heimlich weiterzumachen bedeutet feige zu sein. Bist du ja da? Ja. Ja, klar. Sag es deinen Eltern mit, dass Geld schon mal nicht für dich zugänglich ist. So, das ist das eine. Und das andere ist, rate ich dir dringend, doch nochmal ein Gespräch unter vier Augen mit deinem Therapeuten zu führen. Das kann doch nicht angehen, dass der da überhaupt gar nichts sagt und mit dir macht. Ja, wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Ja, ich mache mal einen Vorschlag, Marvin, weil das geht mir nicht so richtig in den Kopf, dass der Therapeut da tatenlos sitzt. Ich möchte, dass du noch einen Rat dir einholst von meiner Therapeutin hier im Hintergrund, der Psychologin. Ja, gerne. Das kann ja alles nicht schaden. Die kann mir bestimmt auch weiterhelfen. So. Wollen wir es so machen? Ja, gerne. Gerne. Okay, Marvin, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder zurück und zu Hause wird der Geldhahn zugedreht, okay? Okay. Alles klar. Viel Glück. Alles Gute. Danke. Tschüss. Er saß ja mit mehreren da in der Zelle, daher glaube ich die Stimme noch im Hintergrund. Hier ist Frank. Frank ist 33. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Domian. Hallo Frank. Dein Thema. Ja, mein Thema ist eigentlich meine Ehe. Deine Ehe. Meine Ehe ist eigentlich, ja, nicht gut gelaufen, so wie eine Ehe laufen sollte. Wie lange bist du denn schon verheiratet? Seit gut 8 Jahren. Und warum ist diese Ehe nicht gut gelaufen? Ich habe meine Frau 2003 kennengelernt, während meiner Ausbildung. Und ja, das war eigentlich damals schon eine schwierige Zeit. Wir haben gerne zusammen gefeiert, wir haben gerne viel Spaß gemacht. Mhm. Das will ich auch in keiner Weise abstreiten. Habe ich selber auch gerne gemacht. Ja, große Probleme waren eigentlich Alkohol bei ihr. Ah. Von Anfang an? Ja, von Anfang an kann man eigentlich so sagen. Und das heißt, sie ist heute eine handfeste Alkoholikerin? Naja, ich würde sagen, sie würde es missbrauchen oder sie wird immer sehr ungehalten, wenn sie trinkt. So würde ich sagen. Wie oft trinkt sie denn? Alle 2 Tage. Und wie viel trinkt sie dann? 2 Flaschen Weißwein, so in etwa. Ja. Wie kann ich mir sie dann vorstellen, wenn sie betrunken ist? Sie wird sehr ordinär, sie wird ja sehr ausfallend und, sag ich mal, unterste Schublade, was sie rausholt. Das heißt, ihr streitet dann richtig heftig? Ja, auch wegen Lappalien, muss man ganz ehrlich sagen, Domian. Mhm. Es fängt einfach nur an, sag ich mal, mit dem Nachbarn, mit dem Vermieter, irgendwelche Kleinigkeiten, die ja, sag ich mal, durch den Kopf gehen. Mhm. Gibt es auch Handgreiflichkeiten? Ja, also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin 1,96 groß. Mhm. Meine Frau ist 1,57. Mhm. Und ja, es gab solche Dinge wie 2006 zum Beispiel. Wir waren im Urlaub gewesen zu unserer Hochzeit. Auf Hochzeitsreise hatten wir ein Geschenk bekommen von meiner Schwester. Wir haben 2006 geheiratet in Norddeutschland. Und ja, sie schlug mir eigentlich ziemlich hart ins Gesicht. Und gut, aus dem Affekt habe ich einmal zurückgehauen. Mhm. Was ich echt, ja, hätte ich mir echt sparen sollen. Mhm. Wäre echt besser gewesen. Mhm. Großes Problem ist dabei, sie wird sehr ungerecht dabei und ja. Also gab es in diesen Jahren einmal diesen Übergriff von euch beiden gegenseitig? Ja, von meiner Frau öfters. Achso, das heißt, damals einmal hast du zurückgeschlagen und danach nicht mehr? Nein, also ich habe das dann wirklich verbal versucht und bin meistens der Sache aus dem Weg gegangen oder ja. Bin das natürlich auch wirklich kein Unschuldslamm, will ich auch überhaupt in keinster Weise irgendwie sagen. Bin auch ziemlich hart mal im Ton geworden, habe auf die Tischplatte gehauen, also das will ich in keinster Weise irgendwie abstreiten. Okay, aber ab und zu scheuert sie dir schon mal ein. Ja. Mhm. Das Problem ist, wenn sie dann, es kommt alle zwei Tage vor, das heißt, wiederum den anderen Tag, den darauffolgenden Tag ist sie nüchtern. Wie spricht sie dann über diesen Tag? Es wird meistens eigentlich verschwiegen, oder? Ja, wenn dann wieder erneut was getrunken wurde, sag ich mal, von ihr, wurde es dann angesprochen. Ja, es hätte natürlich auch nicht sein müssen. Wollte sich denn auch entschuldigen. Aber es wird dir keiner glauben, Frank, hat sie immer gesagt. Und so? Also es gibt keine wirkliche, im nüchternen Zustand, keine wirkliche Entschuldigung, dass sie sagt. Und wenn du sie nüchtern auf dieses Problem und diesen Alkoholmissbrauch ansprichst, wie steht sie dazu? Weil sie eigentlich immer sehr erbost drüber. Also das hast du schon gemacht? Das habe ich versucht, sag mal, bei einer Tasse Kaffee nachmittags oder wenn ich von der Arbeit nach Hause kam. Ja. Letztendlich einfach dann mal drüber zu sprechen. Ich dachte, gestern Abend war ja nicht ganz so feierlich. Ja, genau so. Wie man das halt so macht, sag ich mal, jetzt salopp. Kam nicht gut. Kam gar nicht gut. Da kamen eigentlich nur wieder neue Vorwürfe. Ja. Ja. Und hast du ihr schon mal ins Gesicht gesagt, ich glaube, dass du eine Alkoholikerin bist? Ja, in den letzten Jahren jetzt. Also 2014 besonders viel. Wie reagiert sie darauf, auf den Vorwurf oder die Feststellung? Sehr wütend. Sehr erbost, eigentlich sehr ärgerlich. Das klingt wirklich nicht schön, was du da beschreibst. Das klingt nach einer sehr schwierigen Beziehung, einer sehr schwierigen Ehe. Was überhaupt ist in dieser Beziehung noch angenehm? Ja, also 2006 haben wir, wie gesagt, geheiratet. Unsere kleine Tochter Emily ist damals zur Welt gekommen, 2005, im Oktober. Und ja, wir hatten dann halt im Juli 2006 geheiratet. Was ich dabei sagen muss, sie hatte immer ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Mhm. Für ihre Eltern war ich eigentlich nie der passende Ehemann, was ich bieten konnte, weil, ja. Aber es gibt sogar ein Kind, davon war ich gerade noch gar nicht ausgegangen. Das heißt, das Kind bekommt diese ganzen Exzesse und Streitereien auch mit zwischen euch. Ja, letztendlich muss ich mir das eingestehen, ja, werde es mitbekommen haben. Ich bin immer, ja, und war immer der Hoffnung, dass die Kleine das nicht mitbekommt. Wir waren aber noch bei der Frage, was eigentlich überhaupt noch schön oder gut ist an dieser Beziehung. Ja, Domian, für mich war es immer so, ich wollte nicht alleine sein. Ich hatte immer Angst, dass ich niemanden mehr habe. Und dann macht man Kompromisse und Kompromisse und Kompromisse. Ich habe das für Emily gemacht, weißt du. Ich habe immer gesagt, weißt du, ich bleibe für die Kleine noch zu Hause und ich mache das mit, gehe noch arbeiten, dass die Kleine immer das alles hat, was sie braucht zum Leben. Ich werde das akzeptieren, ich werde das erdulden und... Bist du in all diesen ganzen Jahren deiner Freundin, deiner Frau treu geblieben? Ja, also meine Frau, noch Frau, noch Frau? 2008, also zwei Jahre nach unserer Ehe, ein Verhältnis mit dem Schwager meiner Schwester, also mit dem Mann meiner Schwester angefangen, also meinem Schwager damals angefangen, was ich bis damals nicht wusste, bis 2009. Und dieses Verhältnis hielt bis vor kurzem vor, oder bis heute? Meine Schwester hatte sie damals 2009 erwischt. Wir waren damals zu Besuch bei meinen Eltern. Meine Schwester hatte sie erwischt und meine Frau hat es geleugnet. Wir sind damals umgezogen, Domian, weißt du? Ja. Und meine Frau hat es geleugnet, wollte mir dann irgendwie fadenscheinige Behauptungen oder Geschichten erzählen, wie, ja, wir haben nur darüber gesprochen, wie man die Wohnung am besten tapezieren könnte. Und ich denke so, ich weiß nicht, was ihr tapeziert habt, aber bestimmt nicht die Wohnung oder worüber ihr gesprochen habt. Okay, jetzt kommt das auch noch dazu. Das heißt, sie ist damals schon dir fremd gegangen. Geht sie dir heute immer noch fremd? Ja, sie ist jetzt ja seit 2014 weg. Ach, sie ist jetzt weg? Seit Oktober. Ah. Ist sie von sich aus weggegangen? Ja, wir hatten, wo du mich gerade fragtest, ob ich immer treu war. Nein, seit 2011 war ich nicht mehr treu, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bin ich dreimal in ein Bordell gewesen. Letztendlich sexueller Kontakt mit meiner Frau eigentlich nur einmal im Jahr. Vielleicht so drei, viermal, aber Okay, und das hat sie mitbekommen? Viermal. Jetzt mal, ich kann es dir nicht genau sagen, aber öfters war es nicht. Also das könnte ich an der Hand abzählen. Ja. Ist es passiert? Und was hat sie nun mitbekommen, dass du in einem Bordell warst? Ja. Und daraufhin hat sie dich... auch noch mit, ja, also von mir aus gesehen, gute Freunde gemacht habe. Gut, okay, brauche ich mir nicht irgendwie Asche auf mein Haupt streuen. Also und mit mir Asche auf mein Haupt streuen. Okay, lass uns mal weitermachen. Und dann hat sie dich daraufhin verlassen? Ja, 2014, ja, war ich noch einmal im Oktober mit meinem... ja, Freund, Elliot, unterwegs gewesen. Okay, sie hat dich verlassen. Genau. Hat sie im Moment eine neue Beziehung? Nein, sie hat das Kind mitgenommen. Ja. Sie hat in der Nacht mir angedroht, dass sie es... ja, es klingt nach Kindergarten. Sie würde meinem Vater davon berichten. Und dann sag ich so, auf diesen Kindergarten-Scheiß habe ich keinen Bock. Ist das so, weißt du, Domian, da habe ich ja ganz ehrlich gesagt, ich werde letztendlich zu meinem Vater fahren. Ich sag so, also so viel Courage besitze ich, dass ich meinem Vater das ins Gesicht sage. Mein Vater ist sehr konservativ und... Okay, es ging darum, dass der Vater erfahren soll, dass du im Bordell warst. Genau, richtig. Okay, machen wir mal einen Strich. Sagen wir mal, oder ich würde jetzt zunächst erstmal sagen, sehr gut, dass ihr getrennt seid. Ja. Denn diese Beziehung war nun durch und durch vergiftet und krank. Ja. Und ich glaube, du musst dieser Beziehung keine Träne nachweinen. Ja, aber mir geht es echt schlecht dabei, Domian, weil ich denke so, ich habe so verdammte Angst, die ganze Zeit alleine zu sein. Und ich denke immer nur... Ja, da musst du das mal lernen. Du bist jetzt 33, da musst du es auch mal lernen, alleine zu sein. Es ist besser, alleine zu sein, als in solch kranken und furchtbaren Verhältnissen zu leben. Meine Sorge ist jetzt, wie könnt ihr das gut hinkriegen mit dem Kind? Dass das Kind Vater und Mutter hat. Wie regelt ihr das denn miteinander? Gar nicht. Ich kann seit 3 Monaten meine Tochter nicht mehr sprechen. Ich versuche alles über einen Anwalt bei mir letztendlich in die Wege zu leiten. Meine Frau verbietet mir jeglichen Kontakt zu meiner kleinen Tochter. Den Opa, die Oma, alles verbietet sie. Der Cousin liegt hier zum Beispiel, der kleinen, also meiner Tochter, besonders am Herzen. Also ja, das Kind. Aber ich hab doch beide das Sorgerecht. Ja, ist richtig. Mhm. Aber das... Das heißt, juristisch hast du doch da ganz gute Karten, dass du... Richtig. Meine Frau hat bloß behauptet, dass ich das Kind misshandelt hätte und dass ich sie misshandelt hätte. Das ist das große Problem dabei. Ja, jetzt kommt die Nummer. Mhm. Und da habe ich natürlich ganz schlechte Karten, wenn die Domian... Ich bin so... mich angezeigt... Die macht mich so fertig. Die haben mir echt alles zugemutet, ey, was überhaupt noch geht. Und ich krieg das kaum noch hin. Ja, mein Anwalt versucht wirklich alles, das überhaupt dem Ganzen irgendwie entgegenzusetzen. Aber das wird alles als unglaubwürdig und sonstiges hingestellt. Also, das glaube ich schon. Wenn so eine Beschuldigung dann in einem Raum steht, dass man dann in einem fürchterlichen Kampf steckt. Ich frage dich, an diesen Vorwürfen ist aber nichts dran. Nein, Domian, ich sag dir ganz ehrlich, Überhaupt nicht. Ich bin sehr impulsiv, das bin ich. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, ja, sehr laut im Ton und ich kann auch mal autoritär werden, aber geschlagen habe ich meine Tochter und mein Kind niemals. Mhm. So. Das kann ich dir wirklich. Das heißt, da steht jetzt ein großer juristischer Krieg euch bevor, ihr seid mittendrin. Richtig. Das wurde auch vom Gericht jetzt schon bestätigt und es wurde darauf hingewiesen, weil ich auf dem Rücken des Kindes dieses austragen wollte, dass beide Elternteile sich wirklich mal, ja, ich sag das mal salopp, sich wirklich mal eine Rübe fassen und wirklich mal drüber nachdenken, ob das wirklich der richtige Weg ist. So, das ist die juristische Seite, die hochkompliziert ist und da kann ich dir sowieso nichts raten, sondern da kann ich nur hoffen, dass du einen guten Anwalt an der Seite hast. Ja. Aber zu der anderen Sache, ich glaube, dass du für dich, da du so große Angst vor dem Alleinesein hast, so dass das die eine große Angst. Und das andere ist, und das kann ja jeder Mensch verstehen, ist das ungeheuer belastend, was du gerade durchmachst. Das ist ja nicht, also das ist wirklich schon die Oberhärte. Ich meine, ich habe vor 2 Jahren meine Arbeit verloren. Mhm. Ich weiß, okay, das hat jetzt nicht unbedingt viel damit zu tun. Ich muss dazu sagen, ich bin schwerbehindert und mein Augenlicht ist sehr eingeschränkt. Ah ja, siehst du, da kommen ganz viele Sachen kommen hinzu. Deswegen, das wollte ich gerade sagen, Frank. Ja. Deswegen finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass du neben deiner juristischen Hilfestellung auch eine therapeutisch-psychologische Hilfestellung an die Hand hast. Habe ich auch versucht oder habe ich jetzt auch einen Angriff genommen bei meinem Hausarzt letztendlich. Gut. Das mache ich jetzt auch. Das rate ich dir ganz dringend. Und du hast mit dem Hausarzt Kontakt. Dennoch möchte ich, dass meine Psychologin auch noch mal ein paar Worte mit dir redet. Vielleicht kann sie dir auch noch ein paar gute Informationen geben, wie du es machst, wohin du dich wendest, was für eine Art von Hilfe für dich gut wäre und so weiter. Aber Domian, darf ich dir nur eins sagen? Wir haben 2013 das nochmal versucht, irgendwie meine Frau, also meine damalige Frau und ich, nochmal zueinander zu finden. Dann wurde sie noch einmal schwanger und unser gemeinsamer Sohn, der kleine Henry, ist damals verstorben. Ja, also es ist eine Riesengeschichte mit vielen, vielen Emotionen und furchtbaren Erinnerungen auch. Lieber Frank, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Das heißt, Magdalena ruft dich gleich zurück und alles weiter im Hintergrund. Und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute für die nächste Zukunft. Okay, vielen Dank, liebe Dominik. Sehr gerne. Tschüss, ciao, tschüss. Alles Gute. 0800 220 50 50 und hier ist Carsten. Carsten ist 25. Guten Morgen. Ja, 25 bin ich. Hallo Domian. Ja, hallo Carsten. Um was geht's bei dir? Wenn ich eins schnell vorausschicken darf, ein kleines Lob an dein Team. Sehr nett, vielen Dank. Sehr liebe Leute. Sehr liebe Leute. Ich komme dann direkt zum Thema. Ja. Und zwar ist mein Thema Geister. Geister? Geister, genau. Das kommt ja auch ab und an in deiner Sendung vor. Ja, immer wieder. Genau, und da dachte ich, dass das vielleicht für den einen oder anderen interessant wäre. Das ist für uns alle interessant, hochinteressant. Genau. Also bei mir ist es so, ich bin 2010 umgezogen in die Wohnung, in der ich jetzt noch lebe. Mhm. Die habe ich von meiner Tante damals übernommen. Mhm. Und genau seit dem Zeitpunkt kann man sagen, habe ich Erscheinungen, die vor allem in Tonform sind, also ich höre Sachen. In der Wohnung? Ja, aus der Wohnung kommt, genau. Was hörst du genau? Das sind verzerrte Wörter, aber es sind Wörter, also ich kann da Dinge heraushören. Ich höre Sätze, es ist oft in einem befehlsartigen Ton. Allerdings auf Deutsch, in deutscher Sprache. Deutsch, ja, genau. Und Und diese Worte und diese Sätze sind irgendwie im Raum. Die sind im Raum. Ich kann auch orten, wo sie herkommen. Und habe natürlich auch versucht, den Punkt praktisch zu finden, wo sie herkommen. Woher kommen sie denn her? Ja, also es ist eine Dreizimmerwohnung, musst du dir hier vorstellen. Mhm. Und es kommt dann praktisch immer aus der Wand. Ich könnte praktisch mit dem Finger drauf zeigen, es kommt von dem Punkt aus dem anderen Zimmer. Aber wenn ich dann herkomme, dann es rotiert quasi. Dann kommt die Stimme wieder von woanders. Die Wand, von der du glaubst, dass die Stimme dort herkommt, grenzt die an ein Zimmer, das auch du bewohnst? Ja. Also wenn du in das andere Zimmer gehst? Ich kann quasi in das andere Zimmer gehen und kann dann prüfen, ob da jemand ist. Hast du, und da ist natürlich niemand, davon gehe ich aus, hast du das mal irgendwie aufgezeichnet? Das habe ich aufgezeichnet, das kann ich auch gleich vorspulen. Ich würde vorher gerne noch einige Sachen erzählen. Dazu erzählen. Okay, ja, also hören wir uns gleich mal an. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Haben diese Stimmen auch schon mal jemand, haben das andere Leute auch schon mal gehört? Genau, ja. Ich habe natürlich, also ich muss sagen, grundsätzlich habe ich jetzt keinen, ich bin nicht sehr affin für so dieses Thema Geister oder so, also ich glaube da grundsätzlich nicht dran. Und deswegen habe ich dann erstmal geguckt, wie lässt es sich erklären? Ist es eine Heizung? Ist es irgendjemand von draußen? Mhm. Das habe ich erstmal geprüft, war nicht erklärbar für mich, dann habe ich auch Leute geholt, weil ich auch nicht ausgeschlossen habe, dass vielleicht ich irgendwas Geistiges, eine geistige Krankheit haben könnte und dass das daher kommt. Genau, dass nur du die Stimmen hörst, aber die gar nicht real da sind. Genau, das habe ich auch auf jeden Fall in Betracht gezogen, aber es war tatsächlich so, also ich habe Leute geholt, mehrere, und die haben alle auch gehört, diese Stimme. Ja, waren die nicht auch schockiert und gegruselt? Ja, klar. Was sagen die Stimmen? Es ist sehr unterschiedlich. Es sind manchmal eher triviale Dinge. Also es sind oft Dinge wie, bleib hier, geh raus, mach Kaffee. Also es klingt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich so. Ich hab gerade gesagt, die Stimmen, sind es mehrere oder ist es immer nur eine Stimme? Nein. Es ist eine Stimme meiner Meinung nach, aber sie kann sich leicht verändern. Also es ist sehr verzerrt und es kann auch in verschiedenen Lagen praktisch. Mhm. Also nochmal, die sagt, bleib hier, mach Kaffee, geh raus. Ja, also genau. Und was ich noch dazu sagen muss, also wie gesagt, ich habe ja die Wohnung von meiner Tante übernommen. Mhm. Und tatsächlich, die Stimmen, oft kommt auch davor ein, sie soll, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und da habe ich natürlich gedacht, erstmal, vielleicht hat das irgendwas mit meiner Tante zu tun, vielleicht kann sie mir da weiterhelfen. Mhm. Allerdings hat sie mir jetzt bisher keine Auskunft geben können oder wollen. Also sie hat gesagt, sie weiß nicht, wovon ich da reden würde. Also sie hat nie so etwas gehört. Jetzt hast du uns sehr, sehr, sehr gespannt gemacht. Wenn das möglich ist für dich, spiel uns doch mal eine kurze Sequenz vor. Alles klar. Gut, die habe ich hier vorbereitet, die spiele ich gerade ab. Mhm. Also bitte genau hinhören. Mhm. Mit ihrem nackten Arsch soll sie sich auf mein Gesicht setzen. Und dabei soll sie meine Latte wichsen. Ihre kleinen Füße will ich lecken. Ich krieg schon einen Ständer. Schwarze Strapse soll sie für mich tragen, das Luder. Ich glaube, dass wir jetzt richtig schön verarscht worden sind, ne? Aber so richtig. Naja. Nehmen wir es mal so hin und schmunzeln darüber. Und dann machen wir weiter mit Alexander. Und Alexander ist 38. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen, Jürgen. So, ich hoffe, dass du es ernst meinst mit uns. Ja, ich habe euch ja im Vorrein mit einer E-Mail, ja. Ja, hast du uns angeschrieben? Ich glaube, die Glaubwürdigkeit sehr hoch gesetzt. Ja. Dann erzähl doch mal, um was es geht. Ja, ich möchte einfach mal aus meinem Berufsalltag erzählen, mhm. aus den Umgangsarten und was für einen Beruf übst du denn aus? Ich arbeite für einen Paketdienstleister seit 2007 jetzt. Ja. Und habe das heißt, du fährst Pakete rum? Ich fahre Pakete rum, habe 2013 mein Depot gewechselt, weil ich mich etwas verändern wollte auf wohnlich. Mhm. Und in diesem Depot, wo ich jetzt bin, ich gehe, anstatt zu arbeiten, gehe ich immer weiter zugrunde. Warum? Es werden sämtliche Regeln gebrochen, die es gibt. Arbeitnehmerschutz, es wird alles gebrochen. Ist das eine größere Firma? Bitte sage jetzt nicht den Namen, weil das gibt Komplikationen juristischer Art. Aber ich frage dich trotzdem, ist das eine größere Firma oder eher eine kleine? Es ist eine sehr große Firma, die auch sehr, ja, sehr, sehr präsent ist. In jeder Stadt also. Sag doch mal ein paar Beispiele, was dich da so schockiert, was missachtet oder gebrochen wird. Es werden Lenk- und Ruhezeiten erfunden. Wir Fahrer werden zum Lügen angestiftet. Was denn für Lügen? Dass wir angehalten sind, Fahrtenkontrollbücher zu führen und diese Zeiten, die wir da drin angeben, dem Gesetz entsprechen müssen, aber nun zu 0% etwas mit der wahren Realität haben. Das heißt, diese Bücher werden von euch gefälscht? Klar. Auf Anweisung eurer Firmenleitung? Ja, von der Firmenleitung kommt es ja nicht. Also in meinem Unternehmen gibt es das Hauptunternehmen und viele Subunternehmer. Und es ist einfach, also wenn es Hörer gibt, die bei der BAG arbeiten oder so, die wissen ganz genau, dass das in dem Gewerbe einfach. Es werden Zeiten angegeben und Was ist BAG? Das ist die auf der Autobahn beispielsweise die Kontrollen der LKWs machen. Ah ja, okay. Die sich auch bevorzugt über Paketfahrer, Kontrollen hermachen. Ja. Und, das heißt, du bist bei einem Subunternehmer. Richtig. Und dieser Subunternehmer setzt dich so enorm unter Druck. Ja. Also. Und stiftet dich auch quasi zur Fälschung dieser Bücher an. Ich habe euch ja der Redaktion Bilder kommen zu lassen von meinem Unfall, den ich im Dezember hatte. Was für ein Unfall war das? Ich bin auf der Autobahn unterwegs gewesen. Also ich habe zu meinem ersten Kunden eine Fahrstrecke von knapp 40 Kilometern. Mhm. Und muss auf der Autobahn auch notgedrungen eine feste Geschwindigkeit fahren. Und sind das, kurze Zwischenfrage, fährst du so einen Sprinter? Richtig. Ja, die hasse ich, wenn ich die auf der Autobahn sehe, weil ich in der Regel auch weiß, dass die fahren wie die Bekloppten. Offensichtlich. Es bleibt doch gar nichts anderes übrig. Es bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, dass wir fahren wie die Bekloppten bei dem Zeitdruck, den wir vorgegeben und bekommen. Du hast dann einen Unfall gebaut, weil du zu schnell gefahren bist? Nein, weil ich kein Reifenprofil mehr hatte. Da hast du uns Bilder geschickt? Habe ich euch Bilder geschickt. Jetzt höre ich gerade, dass wir in der Tat das sogar einblenden können. Dann bitte ich mal meine Redaktion, das einzublenden. Dann können wir es zumindest im Ver... Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Das ist ja erschreckend. Also für die Radiozuhörer muss ich sagen, ich sehe hier einen Reifen, der ist fast blank poliert und ein Eurostück steht, eine Münze steht fast ganz normal auf dem Gummi und versinkt nicht in die Rillen, so wie das sein muss. Mit solchen Reifen musstest du fahren? Ja. Und was für ein Unfall ist dadurch dann entstanden? Das war ein Alleinunfall. Also ich bin mit, laut Zeugin, bin ich mit 75 hinter ihr in die Mittelleitplanke eingeschlagen. Waren die Straßenverhältnisse nass oder rutschig? Es lag Schnee, also. Ja gut, da hast du natürlich bei dem Reifen, das ist ja wirklich wie ein Glas, so glatt sieht das ja aus. Das ist ja also ich habe meinen Chef nach dem Unfall direkt angerufen und die Frage, wie es mir geht, die ist bis heute noch nicht gekommen. Ich habe jetzt auch sämtliche Kontakte zu meinem Arbeitgeber abgebrochen. Sag mal, entschuldige, ehe wir das nur vertiefen, deine persönliche Situation, aber spätestens nach diesem Unfall muss es doch publik geworden sein, weil die Polizei hat sich den Wagen doch angeschaut und diese Reifen auch gesehen. Ja, ich habe ja von der Autobahnpolizei habe ich ja das den Anhörungsbogen auch schon hier. Da erwartet mich auch noch was. Wobei, die Polizisten haben sich das sicherlich auch vor Ort angeguckt. Hattest du denn deinen Chef vorher auf diesen eklatanten Missstand aufmerksam gemacht? Ja, das war alles. Wir hatten nicht nur den einen Tag Schnee, davor auch. Und dann habe ich auch gesagt, ich komme nirgendwo mehr Berge hoch. Und ich bin den Tag vorher auch schon, unter Angst gefahren, also. Bist du verletzt worden bei diesem Unfall? Ja, ich habe eine Verletzung der Halswirbelsäule davon getragen, weil ich auch nicht angeschnallt gewesen bin. Warum nicht? Das macht doch keiner bei uns. Macht doch keiner. Wie, das macht keiner bei euch? Das schnallt sich keiner an. Warum nicht? Keiner schnallt sich 140, 150 Mal am Tag an und ab. Ach so, weil immer wenn man die Pakete rein, raus, rein, das raus. Kostet alles Zeit. Ach so, kostet verstehe. Alles Zeit und auch wenn die haben wir nicht. Auch wenn man dann ein bisschen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es wird gegen alles widerstoßen, was gesetzeswidrig. Also ja, es wird gegen alles verstoßen, was eigentlich gesetzliche Vorschrift ist, meinst du? Ich bin nach dem Unfall im Krankenhaus gewesen, also auch mit dem Rettungswagen abtransportiert worden, war dann auch im Krankenhaus, hat mich behandeln lassen. Und dann bekam ich letzte Woche Freitag einen Anruf von meinem Chef. Ich wäre jetzt 5 Tage zu Hause gewesen, ich könnte jetzt wieder arbeiten kommen, mhm. Trotz gelben Scheins, also trotz Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und ich bin noch bis Ende Januar krankgeschrieben, erstmal. Mhm. Dieser Druck, ich habe jetzt neuerlich seit eigentlich gestern Abend erfahren, dass meine Arbeitskollegin oder dass meine Arbeitskollegen schon aussprechen, dass ich ein toter Mann bin, wenn ich in die Finger meiner Arbeitskollegen komme, weil die meine Arbeit machen müssen. Achso, die sind jetzt sauer, dass du nicht da bist, weil die jetzt noch mehr arbeiten müssen. Richtig, richtig. Also für mich zieht sich die Schlinge um meinen Hals immer tiefer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das hörst, aber... Ich höre das, dass du sehr angeschlagen bist. Ich habe extreme Angst, wieder zu arbeiten. Also ich mache den Job eigentlich total gerne, auch wenn ich dir sage, dass ich seitdem ich hier seit 2013... In diesem Depot bin, trotz voller Arbeit meine Miete 2 Monate nicht zahlen konnte, ich meinen Strom nicht bezahlen kann und alles. Sind das ja solche Missstände, die ja definitiv gesetzeswidrig sind, und dagegen muss man oder müsste man doch jetzt wirklich vorgehen? Hast du dich denn schon mal erkundigt bei einer Gewerkschaft, bei der für dich zuständigen Gewerkschaft? Hast du dir da schon mal Rat geholt? Dieses Unternehmen hat eine Gewerkschaft, aber die Subunternehmer untereinander, die sind da alle nicht mit drin. Deswegen sind da diese kleinen Arbeitnehmerzahlen. Da ist nichts. Also das Hauptunternehmen, wenn ich das so sagen darf, lieber Jürgen, das Hauptunternehmen stellt sich nach außen wie wir wollen das beste Paket Zustellunternehmen sein und wir... Okay, verstehe. Das heißt, erstmal möchte ich mal sagen, dass wir alle, die wir ständig und immer mehr aus dem Internet bestellen, uns das auch mal klar machen müssen, wie die Pakete zu uns kommen und auf welch miserablen arbeitsrechtlichen Grundlagen da so mancher Paketzustelldienst arbeitet. Das habe ich mir schon öfters gedacht und mich wundert das gar nicht, was du da so schreibst. Wenn ich dir sage, dass wir im November, Dezember morgens um 6:30 anfangen zu arbeiten und du deine Tour abends um 19 Uhr abschließt, ja, mit dem letzten Kunden, dann den Weg ins Depot, bis dass du dann fertig bist, kommst du abends um 9 Uhr nach Hause. Ja, wie viel verdienst du im Monat? Ich stehe kurz vorm Burnout, also ich habe mir auch schon, ja. Sag uns doch noch, wie viel du im Monat verdienst bei dieser enormen Arbeitsbelastung. Also wenn ich ganz ehrlich sage, komme ich auf knapp 1100 netto. 1100 netto. Hast du die Stunden mal zusammengezählt, wie viele Stunden du in der Woche arbeitest? Ich hab's vor Jahren mal gemacht und da bin ich auf einen Stundenlohn von 3 Euro gekommen. Mhm. Und du arbeitest samstags auch? Nein, das nicht. Mhm. Nein. So, nein. Ich finde, Alexander, dass du, also einmal natürlich verstehe ich, dass du psychisch und persönlich ziemlich am Boden bist und da werden wir dir auch gleich helfen. Ich möchte da raus, Jürgen, weißt du, wir haben uns 2007 schon mal unterhalten. Mhm. Wir beide. Mhm. Ich habe dir damals erzählt, dass ich spielsüchtig bin und meine Lebensmittel aus einem Container von einem Supermarkt hole. Mhm. Und das war die Zeit, wo auch nach unserem Gespräch ich gesagt habe, ich muss aus dieser Scheiße raus und habe selber erkannt, dass ich arbeiten muss. Und du hast richtig gearbeitet. Entschuldige erstmal, Alexander, dass ich es ein bisschen kürze, weil wir uns schon lange unterhalten. Ich verstehe die Dramatik deiner Situation und ich will dich hier beileibe nicht abwimmeln. Ich will nur konkret was sagen. Einmal rufen wir dich jetzt auf jeden Fall zurück wegen deiner psychischen Belastung und versuchen dir da eine Hilfestellung zu geben. Andererseits brauchst du aber auch eine arbeitsrechtliche Hilfestellung. Und da werden wir uns jetzt auch nochmal schlau machen, was wir dir da konkret anbieten in deine Situation. Du kannst keinen tollen Anwalt bezahlen oder so etwas, das ist mir schon klar. Und ich bitte auch das Publikum, wir haben ja auch viele Juristen, die uns hier zuschauen, doch auch zu reagieren und uns bitte eine Mail zu schicken an domian@wdr.de, was Alexander in der Situation am besten und am schnellsten machen könnte. Ich bitte euch sehr darum und wir stellen den Kontakt dann zu Alexander her. Alexander, das kann ich also anbieten. Ich kann mich nur bedanken, wenn da irgendwas kommt. Also ich wäre da so dankbar für, wenn... Ich bin hoffnungsvoll, dass da was kommt. Jürgen, bitte lass mich nur sagen, ich träume davon, eine 8-Stunden-Stelle zu machen, in der man die Möglichkeit hat zu leben, wo man... Alexander, wo man eine Beziehung pflegen kann. Ich habe die Dramatik sehr gut verstanden und ich glaube, alle Zuschauer und Zuhörer jetzt auch. Jetzt machen wir das so, wie ich es gerade gesagt habe. Erstmal bitte ich dich aufzulegen, wir melden uns. Dann die Frage an das Publikum, die ich gerade formuliert habe, bitte mailen an domian@wdr.de. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich, Alexander. Okay? Alles Gute. Okay. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Übrigens an dieser Stelle vielen Dank, unser Gespräch gestern zum Thema extreme Schweißfüße hat eine Explosion von Mails ausgelöst und Hilfestellungen. Vielen, vielen Dank dafür. Das sage ich immer wieder gerne und mit großer Überzeugung, dass wir euch, die ihr überall jetzt im Lande verstreut uns zuschaut, irgendwo sitzt immer jemand, ein Fachmann oder jemand mit einer guten Idee. Und wir haben durch diese Rückmeldungen von euch schon so vielen Leuten helfen können. Das ist ganz toll. Das ist ein ganz tolles Live-Miteinander hier in der Nacht. Und wir reichen das natürlich gerne an die Betroffenen weiter. Und die können dann sich rausfischen, was für sie das Richtige ist. So, hier ist Ingrid. Ingrid ist 57. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen. Guten Morgen, Ingrid. Um was geht's bei dir? Also ich habe Kleptomanie. Kleptomanie? Ja, und das schon über Jahre. Erklär's doch nochmal. Ich glaube, viele haben so eine grobe Vorstellung, was das ist. Erklär's doch mal genau, was es ist. Ja, dass man diesen Zwang hat, Sachen mitzunehmen. In Kaufhäusern, in Supermärkten? Genau, überall. Ja, überall. Immer so ein bisschen was klauen? Immer so ein bisschen. Und wenn es nur eine Tafel Schokolade ist, wenn es nur Obst ist, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Wie lange hast du es schon? Das habe ich seit 2000, nach meinem Entzug. Was heißt Entzug? Alkohol? Nein, ich habe Abnehmtabletten verschrieben bekommen über 10 Jahre, Tenoate, die auch sehr verschreibungspflichtig sind und die auch diese Heroinsüchtigen nehmen, wenn sie keinen Koks haben, keine Drogen haben. Und das habe ich von der Beratungsstelle, hat man mir das gesagt, von der Suchtberatung. Nach diesem Entzug fing das an. Das ist also interessant. Das heißt, da sind irgendwelche chemischen Sachen durcheinander geraten im Kopf und haben das ausgelöst. Ja. Ich stehe da jetzt ja auch ganz normal zu, weil mir auch geholfen werden soll und weil ich auch selber möchte, dass man mir hilft. Nur wie gesagt, dieser Zwang, den kann mir keiner nehmen. Und diese Gedanken halt. Wie oft passiert das? Das ist meistens immer so, wenn ich einkaufen gehe. Das heißt im Prinzip jede Woche. Ja, oder jeden Tag, wenn ich oder gehe, jeden aber Tag. Ich mach's ja nicht. Ja, oder aber ich mach's ja nicht mehr. Ich gehe ja nicht jeden Tag. Ich halte mich ja selber schon zurück. Sag nochmal, du hast gerade schon ein Beispiel genannt, Tafel Schokolade oder weiß ich was. Vielleicht noch ein paar Beispiele, was du so mitgehen lässt. Ja, das ist an für sich von jedem etwas. Alles an für sich. Und wenn es ein Pullover ist, ein T-Shirt ist oder eine Hose ist oder was weiß ich, das sind Sachen, die man normalerweise oder hier zum Beispiel Sachen, die vorm Laden liegen. Ja. Ist es dann damit getan, wenn du einkaufen gehst und du ein Teil klaust, reicht dir das dann? Ja. Also eine Tafel Schokolade beim Einkauf ist okay. Das muss dann nicht noch was noch etwas. Nein. Das ist einfach dieses Gefühl, dass ich das geschafft habe, dass ich was für mich habe, wie auch immer. So, bist du in all diesen Jahren mal erwischt worden? Ja, sicher. Ist das sogar. Wie oft? Und ich habe ja. Och, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist bestimmt über 10 Mal. Und ich habe auch schon Bewährung aufgrund dessen. Ah. Das ist ja auch schon vor Gericht und ich bin ja auch schon jetzt umgezogen, damit ich aus diesem großen, aus dieser Großstadt raus bin und nicht mehr mittendrin bin, wo man die Gelegenheit noch hat. Jetzt habe ich mich extra schon zurückgezogen. Aber dennoch musst du einkaufen gehen, auch in kleineren Orten. Ja, sicher, aber es ist schon von meiner Seite aus besser geworden und ich halte mich auch schon zurück, aber es passiert halt immer noch. Wenn jemand mit dir zusammen einkaufen geht, ist das dann genauso? Nee, dann an für sich nicht. Dann ist dieses Schamgefühl natürlich da, obwohl ich das auch schon gemacht habe. Ich habe das dann auch schon heimlich so in Kleinigkeit eingesteckt. Und wenn es ein Feuerzeug war, wenn es eine Kleinigkeit, was man so schwinden lassen kann, dann habe ich es halt trotzdem auch schon gemacht. Aber nicht so in dem Umfeld jetzt, ne? Mhm. Aber es ist natürlich immer eine Sache des Diebstahls, ne? Dass man natürlich, das halt nicht machen immer. Darf. Was war das Wertvollste, was du bisher mitgenommen hast? Das Teuerste? Das war ein Staubsauger. Ein Staubsauger, gut, den ist aber... Das hört sich jetzt doof an, aber es war einfach so. War ich, aber das ist aber jetzt schon Jahre her. Da habe ich den einfach mitgenommen, so einen Handsauger. Und das ging ohne weiteres... Ja, es hat keiner gemerkt und ja, ich bin ja selber fassungslos darüber. Mhm. Wer weiß das in deinem Umfeld, dass du das machst? Meine Familie. Das heißt, du bist verheiratet, bist in einer Beziehung? Ja, ich bin jetzt geschieden von meinem Mann, lebe jetzt mit jemandem zusammen. Und der weiß das auch? Der weiß das auch, ja. Nun, ist dir das ja ausgesprochen bewusst? Du wirst da extrem intensiv drüber reflektiert haben. Du hattest viele Auseinandersetzungen mit der Justiz und der Polizei schon. Mhm. Gab es denn mal in diesen Jahren den Anlauf, dass du das bei einem Psychiater oder Therapeuten behandelt hast? Habe ich ja schon. Damals, wo ich noch nicht hier gewohnt hatte, hatte ich einen ganz tollen Psychiater gehabt. Das war auch ein Professor, der ist für die Suchtberatung gewesen. Und mit dem bin ich sehr gut zurechtgekommen. Und der hat das mir auch gesagt, dass ich krank bin und dass das bei mir dieser Zwang ist. Mhm. Und ich habe ja auch ein Gutachten, worauf er vorgeht, dass ich krank bin. Jetzt muss ich wieder ein neues Gutachten machen lassen, wegen dem einen Termin. Aber die Behandlung des Professors hat nicht geholfen. Doch, es hat schon geholfen. Aber du bist im Moment nicht mehr in Behandlung. Nein, und ich suche auch jetzt noch dringend jemanden, der mir da weiterhilft, weil in meinem Umfeld ist es sehr schwer, es ist überhaupt sehr schwer, einen passenden Therapeuten zu finden, der sich auch mit dieser Materie auskennt. Ah. Ich kann da nicht jeden nehmen. Das geht nicht. Das ist alles eine Zeitverschwendung für mich. Ja, denn ich bin ganz sicher, dass das eine Frage und eine Aufgabe für einen guten Therapeuten ist und die Chance dann auch gegeben sein wird, dass du da rauskommst. Genau. Ingrid, dann wendest du dich an uns und wir wollen mal in unseren schlauen Archiven und Büchern jetzt mal hier forschen, was wir dir anbieten können oder was wir dir empfehlen können. Ja, aufgrund dessen rufe ich ja jetzt auch an, weil ich gedacht habe, irgendwo drehe ich mich hier im Kreis. Ja, sehr richtig. Jetzt muss ich wieder suchen. Ja. Es rufen verschiedene Therapeuten an, Psychologen an und da muss ich bis sonst wo fahren und ich habe keinen Bock, mich da jedes Mal meine ganze Geschichte zu erzählen und im Grunde genommen helfen die mir dann doch nicht, weil sie nicht kompetent genug sind. So, jetzt machen wir uns mal schlau für dich, liebe Ingrid, und rufen dich gleich nochmal zurück. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dir einen schlauen Tipp geben könnten. Sollen wir so verbleiben? Ja, ganz toll. Das machen wir. Sehr gut, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke schön. Tschüss, Ingrid, ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Dir auch, tschüss, ciao. Und hier ist der Dirk und Dirk ist 54. Guten Morgen, Dirk. Hallo, Domian. Hallo, Dirk. Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hi. Über was reden wir noch? Ja, wir reden über Elvis. Elvis wäre ja gestern 80 Jahre alt geworden. Ja. Genau. Ja. So, und ich hatte gestern einen sehr schönen TV-Dreh mit WDR. So, und jetzt bin ich auf der Strecke nach Sylt. Ich bin aus Aachen. Ich bin der Öscher Elvis und ich bin jetzt gerade im Moment auf dem Weg nach Sylt. Wir sind hinter Osnabrück und hoffen, die Wetterwarnungen waren natürlich heute über Tag enorm. Ja. So ein bisschen Angst hat man natürlich, ob die Fähren überhaupt fahren. So, aber wir sind, wie gesagt, ich bin mit meinem Team. Ich unterbreche mal. Du bist ein Elvis-Imitator. Ich bin ein Elvis-Imitator. Ich höre nämlich gerade aus der Regie, dass wir sogar ein Foto von dir haben. Ja, geil. Und Ja. Hey, ja. Hey, super. Da stehst du vor einem wunderbaren alten amerikanischen Schlitten, einem weißen Cadillac oder was es immer sein mag. Und du, ja genau, und du eben auch in Elvis Kluft und soweit ich das sehen kann, mit einer gewissen Ähnlichkeit des etwas reiferen Elvis, so kann man das ja sagen. Vom Bauch her, ja. Das heißt, du verdienst dein Geld mit Elvis Presley, singen, Gesängen. Richtig, nicht nur. Also ich sag mal, ich mache Elvis, die reine Show, seit 7 Jahren, ja. Mache aber schon seit 25 Jahren Entertainment. Ja. Ich bin der klassische Alleinunterhalter mit Keyboards und Gesang, DJ und mache im Grunde genommen so ein Komplettprogramm aus Live-Musik, Show-Act und DJ. Ich verstehe. Und da musst du doch wahrscheinlich jetzt gerade zum 80. enorm gebucht sein, oder? Merkt man das nicht so sehr? Na, das hat weniger mit dem 80-Jährigen zu tun. Also ich bin, im ganzen Jahr bin ich gut gebucht auf Hochzeiten, Geburtstagen, mittlerweile Open-Air-Festivals und. Ja, und heute bin ich, oder ich habe die Ehre, also wer hat das schon, mal auf Sylt gebucht zu sein. Und ich bin heute im Rahmen einer Sportler-Gala im Lucifer auf Sylt. Sehr gut. Wie gesagt, Dirk, die Sendung ist gleich vorbei, aber ich muss dich noch was fragen. Wo du jetzt schon dran bist, kannst du uns denn vielleicht noch eine ganz kleine Gesangsprobe hier präsentieren? Dann würde ich mich vielleicht jetzt schon mal verabschieden von meinen Zuschauern und Zuhörern. In der Technik ist Volker Thake heute Nacht. Und wir hören jetzt in der letzten Minute unserer Sendung noch den Dirk als Elvis Presley. Und ich bedanke mich im Voraus schon mal sehr herzlich. Ich danke dir. Mikro frei für dich. Elvis no flies on a cold and rich Chicago morning. Another little baby child was born in the ghetto. Oh, people, don't you understand? A child need a helping hand. Are you gonna be an angry young man someday? Take a look at you and me. Are we doing quite? See that you simply turned the head. Look the other way. In diesem Sinne. Zuschauer von 1 Live. Alles Gute, taking care of business, euer Escher Elvis. Dankeschön, lieber Dirk, alles Gute, schönes Wochenende euch allen. Bye, bye. Tschüss, ciao.